In verschiedenen Bereichen der Volkswirtschaft in der DVRK werden vom ersten Tag des neuen Jahres an bemerkenswerte Erfolge erzielt. Die Funktionäre und Kumpel des Vereinigten Kohlenbergwerkes im Gebiet Südhamgyong haben den Produktionsplan für den ersten Tag, der 1,2-fach höher als im Vorjahr war, übererfüllt. Im Rahmen des Eisenbahnministeriums wurde der Transportplan für den ersten Tag mit 104,6% erfüllt.